Die heutige letzte Sendung in diesem Jahr beschäftigt sich mit der Sowjetunion. Vor gut 4 Jahren hielt Michail Gorbatschow Einzug in den Kreml, proklamierte Perestroika und Glasnost und wurde zum Hoffnungsträger in Ost und West. In der Außen- und somit auch Weltpolitik kam es mit ihm zu rasanten friedlichen Annäherungen. In den Ländern des Ostblocks löste seine Politik einen Reformprozess aus, der in seiner Dynamik unterdessen schon den der Sowjetunion überholt hat. Im eigenen Land ist er vom Schrittmacher zum Getriebenen geworden, wird ihm von konservativen Kräften Verrat am Sozialismus vorgeworfen, während ihm die Reformer vorhalten, er sei zu zaghaft. Beide Seiten halten ihm in eigener Auslegung die Entwicklungen in Ungarn, Polen, der DDR und Tschechoslowakei vor. In der Sowjetunion tritt die Umgestaltung auf der Stelle, werden die wirtschaftlichen Nöte immer größer und das Nationalitätenproblem unlösbar. Nur Glasnost, Offenheit, gewinnt an Qualität. Hans-Peter Riese und Johannes Krotzki, langjährige Moskauer Korrespondenten, versuchen im folgenden Beitrag Bilanz zu ziehen, gehen auf Gorbatschows Ziele ein, beleuchten die wirtschaftliche Situation und die Nationalitätenfrage. Als Michail Gorbatschow kurz nach seinem Amtsantritt im April 1985 die erste entlarvende Analyse der wirtschaftlichen Lage in der Sowjetunion vorlegte, signalisierte er deutlich, welche Prioritäten künftig die politische Praxis im Lande beherrschen werden. Der Parteichef wörtlich: Die politisch-ideologische Erziehung muss in allen ihren Formen der Hauptaufgabe unserer Tage, der Beschleunigung der sozialökonomischen Entwicklung unseres Landes untergeordnet sein. Die Partei also nicht mehr als ideologischer Selbstzweck, die ihre Machtbasis alleine ihrer Existenz im Einparteiensystem verdankt. In der Folgezeit wurde bald deutlich, welche Zielrichtung Gorbatschow verfolgte. Staat und Gesellschaft sollten nicht mehr im Dienste der Partei stehen, sondern umgekehrt. Die Partei muss sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientieren. Damit wurde die von Stalin geschaffene Gleichsetzung von Staat und Partei wieder aufgehoben. Von diesem Ausgangspunkt erfolgte eine logische, wenngleich auch konfliktreiche Entwicklung, die eine Trennung der Aufgaben von Staat und Partei zur Folge hatte. Über 4 Jahre hinweg verfolgte Gorbatschow seine parteipolitische Strategie im Spannungsverhältnis zwischen Macht und Machbarem, bis die Reform des politischen Systems auf den institutionellen Weg gebracht wurde. Nach der ersten kritischen Bestandsaufnahme auf dem April-Plenum 1985 erfolgte knapp ein Jahr später der 27. Parteitag der KPdSU, der rückblickend nicht als eigentlicher Umbruch, sondern als eine eher mühselige Zwischenetappe auf dem Reformweg gesehen wurde. Dies lag zum wesentlichen Teil daran, dass die Mehrheit des Parteitages von der Dynamik der neuen Politik schlicht überfordert war. Denn Gorbatschow ließ keine Entschuldigungen für die Schlampereien der Vergangenheit mehr gelten, als er wörtlich ausführte: Für uns Kommunisten schickt es sich nicht, irgendjemandem den schwarzen Peter zuzuschieben. Dann erschütterte er das Selbstverständnis altgedienter Parteigenossen mit der Feststellung: Es gibt keine Avantgarde-Rolle der Kommunisten schlechthin. Sie manifestiert sich in praktischen Taten. Mit anderen Worten ausgedrückt, die Führungsrolle wird in der politischen Praxis erworben. Sie besteht aber nicht aufgrund eines historischen Determinismus. Gerade für die politische Praxis sollte Gorbatschow in den kommenden Jahren mehrfach die Messlatte der Qualifikation besonders hoch anlegen, so dass nicht nur die Mitglieder in den Gremien der oberen Parteiführung mehrheitlich ausgetauscht wurde, auch der Personalbestand der Parteikader auf unterer und mittlerer Ebene wurde innerhalb von 4 Jahren zu 60% erneuert. Diesen Prozess deutete Gorbatschow eher indirekt auf dem Parteitag 1986 an, als er sagte: Je lauterer und sauberer das Leben im Haus der Partei ist, desto eher werden wir jene nicht einfachen Aufgaben bewältigen, die für den derzeitigen Wendepunkt kennzeichnend sind. Damit verband er seine Kritik, dass die Kommunistische Partei ihre gesellschaftliche Bodenhaftung in der Sowjetunion verloren hat und sich die Führungskräfte bereits abgehoben von den Alltagsproblemen der Verwaltung ihrer Macht hingeben. Wenn sich das Wort vom Boden der Tatsachen löst, werden dadurch die ideologischen Bemühungen stark abgewertet. Wir können noch so viele Vorträge über Aufmerksamkeit gegenüber den Menschen halten, Hartherzigkeit und Bürokratismus brandmarken. Sie bleiben Schall und Rauch wenn der Mensch in Dienststellen, auf der Straße und in Geschäften mit Grobheit konfrontiert wird. Seine Schlussfolgerung mündete schließlich in einer Drohgebärde gegenüber jenen Kräften, die sich der Verantwortung für die von ihnen verursachte Misere im Lande dank ihrer führenden Stellung in der Partei entziehen wollten. Gorbatschows Warnung an diese: In der Partei gibt es keine außerhalb der Kontrolle stehenden und aus der Kritik ausgeklammerten Organisationen, keine von der Verantwortung gegenüber der Partei suspendierten Leiter. Und es darf sie auch nicht geben. Doch zunächst trennte sich die Partei nicht von ihren belasteten Führungskräften. Aus dem Parteiprogramm strich sie allerdings die anspruchsvolle Zielsetzung, man wolle den Kommunismus noch in den 80er Jahren aufbauen. Als politisches Credo verkündete Gorbatschow dann den später viel zitierten Satz: Wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Um die innerparteiliche Demokratie ging es zwei Jahre später auf einer außerordentlichen Parteikonferenz 1988, die eine Zäsur für die Perestroika darstellte. Für Gorbatschow und seinen Beraterkreis war inzwischen klar geworden, dass nur eine Reform des Gesamtsystems in Frage kommt. Es bedarf allerdings keines besonderen Scharfsinns, sondern mehr oder weniger nur offene Augen, um gewahr zu werden, dass das eigentliche Herzstück dieser Gesamtreform, die Perestroika der Wirtschaft, bisher am wenigsten erfolgreich war. Die Versorgungslage der Bevölkerung hat in diesem Winter einen dramatischen Tiefpunkt erreicht. Es werden durch die Bergarbeiterstreiks zusätzlich Engpässe in der Energieerzeugung erwartet. Die Stimmung der Einwohner des Landes ist vielerorts sogar in Resignation umgeschlagen. Der tägliche Einkaufskampf der Menschen droht alle anderen Errungenschaften der Reformpolitik aufzuzehren, zumal die Partei und die Regierung in absehbarer Zeit keine Besserung versprechen können. Ursprünglich war ja die gesamte Reformkonzeption aus der Notwendigkeit heraus entstanden, die marode sowjetische Planwirtschaft zu modernisieren und im internationalen Wettbewerb einigermaßen konkurrenzfähig zu machen. Wer heute die ersten Reden Gorbatschows noch vor seiner Wahl zum Generalsekretär des ZK der KPDSU nachliest, der findet zwar dort schon die spezifische Mischung von Reform der Wirtschaft und der politischen Strukturen des Landes, im Vordergrund aber standen damals und standen noch sehr lange die Wirtschaftsreformen. Schließlich waren aus dieser Sphäre seit langem die alarmierendsten Signale in die Kremlzentrale gedrungen, dass der Weltmachtstatus der UdSSR auf dem Spiel stünde, wenn die Wirtschaftsdaten weiter den seit Jahren anhaltenden negativen Trend behielten. Unter Leonid Brezhnev war es nämlich nicht nur zur Stagnation gekommen, wie es heute heißt, sondern das Land hat mindestens seit Mitte der 70er Jahre bereits von der Substanz gelebt. Gorbatschow hat dies frühzeitig erkannt und daraus die richtigen, nämlich zeitgemäßen Schlüsse gezogen. Noch auf der ersten Sitzung des neu und erstmals weitgehend demokratisch gewählten Volkskongresses sagte der Parteichef im Frühjahr dieses Jahres zur Konzeption der Wirtschaftsreform: Жизнь убедительно показала, что экономическая реформа просто невозможна без радикального обновления отношений. Das Leben hat überzeugend gezeigt, dass die Wirtschaftsreform ohne eine radikale Erneuerung der Verhältnisse zum sozialistischen Eigentum, ohne Entwicklung und Zusammenwirken seiner unterschiedlichen Formen einfach unmöglich ist. Wir sind für die Schaffung von flexiblen und effektiven Verhältnissen zur Nutzung des gesellschaftlichen Gemeingutes, damit jede Form des Eigentums in einem gerechten Wettbewerb ihre Lebensform und ihr Recht auf Existenz behauptet. Als einzige Bedingung gilt keine Ausbeutung und auch keine Entfremdung des Arbeitenden von den Produktionsmitteln zuzulassen. Mit einem solchen Herangehen an die Eigentumsfrage ist untrennbar auch eine andere entscheidende Richtung der Wirtschaftsreform verbunden, und zwar die Bildung eines lebendigen sozialistischen Marktes. Natürlich ist der Markt nicht allmächtig, aber die Menschheit hat keinen demokratischeren und effektiveren Mechanismus der wirtschaftlichen Tätigkeit ausgearbeitet. Die sozialistische Planwirtschaft kann darauf nicht verzichten, das muss man anerkennen. Wir glauben, mit der Vertiefung der Reform wird sich solch ein System von Verhältnissen in der Wirtschaft herausbilden, welches als Rechtswirtschaft bezeichnet werden kann. Dessen Grundlage werden nicht administrative Verordnungen bilden, sondern durch Gesetz geregelte Verhältnisse. Es kommt zu einer strikten Teilung der staatlichen Führung, der Wirtschaft und der Wirtschaftsführung. Die wichtigsten handelnden Personen der Wirtschaft müssen sein Betriebe, Konzerne, Aktiengesellschaften, Kooperativen. Für die Lösung der allgemeinen Fragen und der Koordinierung der Bemühungen werden wir den Weg der freiwilligen Zusammenschlüsse als Verbände und Assoziationen gehen. Auf sie werden die wirtschaftlichen Führungsaufgaben übergehen, die heute von den Ministerien ausgeübt werden. Mit einer Reihe der Projekte, die Gorbatschow in dieser programmatischen Rede formuliert hat, ist er mittlerweile gescheitert. Die Gründe dieses Scheiterns werden je nach politischer Einstellung in der Sowjetunion selber sehr unterschiedlich beurteilt. Der Grundtenor der Kritik an den Wirtschaftsreformen ist, sie würden nicht konsequent und radikal genug durchgeführt. Gorbatschow nehme zu viel Rücksicht auf konservative Interessengruppen in der Gesellschaft und vor allem der Partei und er wage es nicht, die sozialen Besitzstände großer Teile der Gesellschaft anzutasten. Tatsächlich ist die Stagnation der Wirtschaftsreformen und der dramatische Zustand der sowjetischen Wirtschaft nach 4 Jahren Perestroika wahrscheinlich einer Mischung aller dieser Begründungen zu verdanken. Tatsache ist, dass zumal die russischen Intellektuellen zu idealistisch überhöhten Forderungen und bei Nichterfüllung zu Larmoyanz und leichter Verzweiflung neigen, nicht aber zum demokratischen, offenen Kampf. Ein Beispiel von vielen ist der Historiker Juri Afanasjew, einer der führenden intellektuellen Köpfe der Radikalreformer um Jelzin. Nachdem Gorbatschow auf persönliche Angriffe von Afanasjew in einem Gespräch mit Chefredakteuren der Medien hart und möglicherweise überzogen reagiert hatte, läuft gegen Afanasjew in manchen, keineswegs aber in allen Zeitungen eine böse Diffamierungskampagne. Auf sie reagierte der Historiker auf eine Weise, die von vielen, die sich mühsam um kleine Fortschritte der Perestroika bemühen, als wenig konstruktiv empfunden wird. Auf einer Versammlung der interregionalen Gruppe in Moskau fegte Afanasjew praktisch die gesamte Reformpolitik als gescheitert vom Tisch. Mir scheint, die Perestroika, in dem Winde, wie sie zamischlaut, im April 1985 oder etwa so, ich glaube, die Perestroika, so wie sie im April 85 geplant wurde, wird heute beendet oder sie ist gar schon zu Ende. Das heißt, dass die Perestroika als eine Generalüberholung des Gebäudes, welches wir im Laufe von 72 Jahren errichtet haben, unter Beibehalten alter Fundamente zu Ende ist. Die 4,5 Jahre, inzwischen schon mehr, haben gezeigt, dass diese Aufgabe nicht realisierbar ist. Der Typ des Sozialismus, den wir im Endeffekt aufgebaut haben, ist irreparabel. Eine neue Grundsteinlegung für unsere Lebensordnung steht bevor. Die Aufgabe ist komplizierter, als man es sich in jenem Frühjahr 85 vorgestellt hat, wo wir dachten, es wird schwierig sein, eine Generalüberholung des Gebäudes durchzuführen, ohne die Einwohner umzusiedeln. Jetzt, wo wir uns vergewissert haben, dass sogar das Fundament auszuwechseln ist, scheint die Aufgabe noch viel komplizierter zu sein. Was wird darunter verstanden? Was meine ich mit diesem Fundament? Der Typ des Sozialismus, welcher bei uns in der Sowjetunion entstanden ist, und nicht nur bei uns, alle Sozialismen, die es heute gibt, haben einen gemeinsamen Genotyp, der sie alle miteinander vereint. Und zwar einen Genotyp, der den Sozialismus zur weiteren Entwicklung unfähig macht. Juri Afanasjew ist ein besonders hart und provokativ formulierender Intellektueller. Aber zweifellos gibt er eine Grundstimmung der sowjetischen Bevölkerung wieder, die des Experimentierens müde ist und endlich konkrete Fortschritte der Perestroika sehen will. Es ist paradox, dass weder die Mehrzahl der Menschen noch der Intellektuelle Afanasjew jenen unübersehbaren Fortschritt würdigen, dem sie erst überhaupt zu verdanken haben, dass sie solchen Unmut in der breiten Öffentlichkeit äußern können, nämlich die Glasnost. Nirgendwo ist der ungeheure Wandel der Gesellschaft der Sowjetunion so sichtbar wie in der Presse und in der Kultur. In den Zeitungen, im Fernsehen und auf der Bühne begann jener Prozess, der mit der Beseitigung der weißen Flecken in der Geschichte bezeichnet oder umschrieben wird und der wahrscheinlich über den Erfolg der Perestroika entscheiden wird, nämlich der Prozess der Entstalinisierung. Durch den Prozess der Perestroika ist die nationale Frage in der Sowjetunion zunächst in ihrer Komplexität mit teilweise eruptiver Gewalt aufgebrochen, ohne dass daraus bereits modellhafte Lösungsversuche entwickelt wurden, die für die unterschiedlichen Völker und Völkerschaften der Sowjetunion gleichermaßen Anwendung finden könnten. Was jahrelang durch politischen Druck von oben und durch flankierende Maßnahmen der Administration zusammengehalten wurde, nämlich das abgestufte Gefüge von Sowjetrepubliken, autonomen Republiken, autonomen Gebieten und Kreisen, ist durch die jüngste Entwicklung in Frage gestellt worden. Gleichrangigkeit und Gleichberechtigung der Nationen im politischen Alltag waren nicht identisch. Auch eine umfassende Gesetzgebung zum Schutz kleiner Völker und Völkerschaften konnte das ursächliche Problem nicht aus der Welt schaffen. Das Verhältnis des historischen Kerns Russland zu seinen mehr als 100 Nachbarvölkern in den Grenzen der Sowjetunion blieb das Verhältnis des Zentrums zur Peripherie, ein Erbe, das die Revolution aus der Zarenzeit übernommen hatte. Heute wird in der Sowjetunion von der Deformierung des Sozialismus in der Stalinzeit gesprochen. Dazu gehört auch der Ausbau des Zentralismus mit einem für viele kleine Sowjetvölker vernichtenden Zugriff. Deportationen, willkürliche innersowjetische Grenzziehungen sowie Glaubensverfolgungen, die mit der Religion auch die nationale Identität auszulöschen suchten, sind die tiefere Ursache für Konflikte, die heute im Rahmen der Perestroika an die Oberfläche getragen werden. Denn allen Parolen von der gelösten nationalen Frage in der Sowjetunion zum Trotz waren diese Konflikte unterschwellig immer vorhanden, auch wenn sie gezielt aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt werden sollten. Die vergangenen 40 Jahre haben keinesfalls gereicht, um die Verbrechen an den Völkern der Sowjetunion vergessen zu machen. Als eine der ersten Gruppen profitierten die Krim-Tataren von dem neuen Stil im Umgang mit der nationalen Frage. Eine denkwürdige Demonstration der Krim-Tataren am Fuße des Roten Platzes wurde tagelang geduldet. Deren Schicksal, die Deportation unter Stalin und die gewaltsame Auflösung ihrer autonomen Republik wurde zum Anlass genommen, um erstmals unter Gorbatschow die Unzulänglichkeiten in der nationalen Frage öffentlich, das heißt in den Massenmedien, zu behandeln. Das Ergebnis musste zu jener Zeit, 1987, für die teilweise kompromisslosen Forderungen der Krim-Tataren zwangsläufig unbefriedigend bleiben. Die Wiederherstellung ihrer autonomen Republik auf der Krim, eine Halbinsel, die inzwischen in zweiter Generation völlig neu besiedelt ist, konnte nicht erreicht werden. Wie weit sich seither die Diskussion um die nationale Frage weiterentwickelt hat, zeigt folgender Vergleich. Eine Regierungskommission unter dem damaligen Staatspräsidenten Gramyko bescheinigte den Krim-Tataren zwar das Recht auf mehr kulturelle Selbstständigkeit, schloss jedoch für die Zukunft jede innersowjetische Gebietsänderung zugunsten deportierter Völker aus. Nur zwei Jahre später steht auf der Tagesordnung des Obersten Sowjets die Revision eben dieses Beschlusses. Ernsthaft wird jetzt erwogen, den Sowjetdeutschen, die ein ähnliches Schicksal wie die Krim-Tataren erleiden mussten, nun ihre autonome Wolga-Republik wieder zurückzugeben. Nachdem die Bereitschaft zur öffentlichen Erörterung der nationalen Frage einerseits und der Wille zu einer Neuordnung des politischen Systems andererseits erkennbar war, meldeten sich in nahezu allen geografischen Zonen und Republiken der Sowjetunion einzelne Völker mit ihren Forderungen zu Wort. Die drei baltischen Republiken, Litauen, Lettland und Estland im Norden des Landes, die erst nach dem Vertrag zwischen Hitler und Stalin in den Einflussbereich der Sowjetunion gerieten, haben bisher die politisch weitreichendsten Entscheidungen getroffen. Sie formulierten einen Souveränitätsanspruch, der nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische, ja sogar außenpolitische Auswirkungen haben kann. Die Debatte reicht von der Schaffung eigener Währungszonen bis zur Forderung nach eigenen Konsulaten im Ausland. Während im Baltikum eine gewisse Homogenität zwischen den drei Nationen und weiten Teilen der Parteiführung besteht, ist der Prozess der nationalen Selbstfindung im Kaukasus in eine blutige Auseinandersetzung zwischen Armeniern und Aserbaidschanern gemündet. Die Gegensätze zwischen christlicher und islamischer Kultur haben mit dazu beigetragen, dass territoriale Forderungen, wirtschaftliche Fehlentwicklungen und soziale Spannungen zu Mord und Totschlag geführt haben. Weder politisch-analytischer Sachverstand noch das Durchgreifen einer Sonderkommission haben diesen Konflikt bislang lösen können. Es erscheint fast als eine Kapitulation der Perestroika, dass bis heute nur mit massivem Einsatz der inneren Truppen eine Art Waffenstillstand in diesem Nationalitätenkonflikt aufrechterhalten wird. Georgien als dritte Kaukasusrepublik sieht sich konfrontiert mit der Forderung kleiner Völker wie den Abchasiern oder Osseten, die nicht länger gewillt sind, im Bestand der Georgischen Republik zu verbleiben. Hier geht es um die Grundsatzfrage, ob es eine Hierarchie der Völker geben kann, die durch deren Größe bedingt ist und sich in unterschiedlichen politischen Spielräumen manifestiert. Völlig anders ist dagegen die Lage der sogenannten Westrepubliken Weißrussland, Ukraine und Moldawien. Eine starke Russifizierungspolitik hat zu einem erheblichen Verlust an nationaler Identität geführt, um die nun erneut gerungen wird. Die Ukraine ist überdies belastet mit dem Verbot der unierten katholischen Kirche, die in der Stalinzeit mit der russisch-orthodoxen Kirche zwangsvereinigt wurde, im Untergrund aber bis heute weiterlebt. Aus dieser Kirchenbewegung beziehen viele Ukrainer ihr nationales Selbstverständnis. In Weißrussland lässt sich die Lage am besten durch die Tatsache charakterisieren, dass seit 1945 kein Lehrer mehr für den Unterricht an weißrussischen Schulen ausgebildet wurde. In den asiatischen Teilen der Sowjetunion ist die nationale Frage wesentlich an zwei Faktoren gekoppelt. Erstens an die Wirtschaftsstruktur, die den asiatischen Republiken weitgehend den Status eines Rohstofflieferanten zuweist. Zweitens an den Islam, der als Religionskultur die Gesetze des gesellschaftlichen Lebens und das Zusammengehörigkeitsgefühl mehr bestimmen als der Oberbegriff Sowjetunion. Parallel dazu wirken auch hier Fehler der Stalinzeit bis heute verhängnisvoll nach. In den nördlich anschließenden Gebieten Sibiriens ist die nationale Frage für eine Reihe von Völkern schlicht zu einer Existenzfrage geworden. Raubbau an der Natur hat den meist kleinen Nordvölkern jetzt schon ihre Lebensgrundlagen entzogen, sodass sie nach offiziellen Angaben bereits vom Aussterben bedroht sind. Die Differenzierung zwischen den Sowjetvölkern, die immer deutlicher zutage tritt, stellt die Sowjetunion vor die Entscheidung, ob überhaupt nach einem neuen föderativen Prinzip im Zusammenleben der Völker gesucht werden muss, das besonders von den baltischen Republiken eingefordert wird und auch dem unterschiedlichen Entwicklungsstand einzelner Nationen Rechnung tragen soll. Selbst eine Plenarsitzung des Zentralkomitees zur Nationalitätenfrage konnte keine befriedigenden Antworten formulieren. Nationalistische Übertreibungen in einzelnen Republiken, die besonders agitatorisch auf dem Gegensatz zwischen Russisch und Nicht-Russisch basieren, haben zunächst ernste Warnungen von Staats- und Parteichef Gorbatschow hervorgerufen. Gleichzeitig aber wird weiter nach einem neuen Souveränitätsverständnis der einzelnen Republiken gesucht, der mit einer weitreichenden Dezentralisierung der Wirtschaft einhergehen soll. Doch das Problem besteht darin, einen Konsens zu finden, der nicht alleine mehrheitsfähig ist, sondern der auch den Minderheiten unter den mehr als 100 Völkern der Sowjetunion Rechnung trägt. Uhr 30, Südwestfunk, zweites Programm. Und nun die Sendung Kultur aktuell. Am Mikrofon ist Astrid Tauch. Die letzte Ausgabe von Kultur aktuell in diesem Jahrzehnt, ganz ohne einen kurzen Rückblick, geht es auch bei uns nicht. Heute zum Finale der 80er sollten wir mal versuchen, unsere Gedanken kurz zu ordnen. Das bemerkt ein Journalist der Süddeutschen Zeitung mit spitzer Feder. Ihm gehen offenbar diese unheimlichen Revolutionen ringsum an die Nerven. Und seine Frage des Jahres 89 lautet denn auch, wie viel Geschichte pro Tag erträgt ein gesunder Erwachsener? Die Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn in diesem Jahr gedachten wir zunächst einer Revolution vor 200 Jahren, in der man mit Spitzhacken der Bastille in Paris zu Leibe rückte und plötzlich 200 Jahre später wird an der Berliner Mauer gehackt. Welche Revolution die größere Auswirkungen hat, das vermag noch keiner zu sagen. Den größten Blutzoll in diesen Tagen der Umwälzungen in Osteuropa hat jedenfalls das rumänische Volk zahlen müssen. Es hat sich seine Freiheit selbst erkämpft, auch die Presse- und Meinungsfreiheit. Bei all der Euphorie über neu gewonnene Reise-, Religions- und Meinungsfreiheiten sollte ein noch längst nicht ausgestandener Fall von Zensur, ja Bücherverbrennung in diesem Jahr, nicht vergessen werden. Also in der Brezhnev-Ära hätten beide Staaten ein einheitliches, primitives Weltbild zugrunde gelegt, sowie eine einheitliche Phrasiologie. Entferne man aus den Reden Ceausescus alle rumänischen Bezüge, so könne es sich auch um eine Rede von Suslov, dem früheren Chefideologen der KPdSU, handeln. Die Generäle der Propaganda, fährt sie fort, hätten versucht, den Anschein der politischen Einheit in den Staaten des Warschauer Paktes zu vermitteln. Die Berichterstattung über den letzten Parteitag der rumänischen KP unter dem Diktator Ceausescu nennt die Autorin, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, nach all den Massakern und dem Blutvergießen, eine Schande. In Rumänien treffen mehr und mehr Hilfsgüter aus allen Teilen der Welt ein und die Übergangsregierung versucht, die Wirtschaft in Gang zu halten, die Versorgungslage für die Bevölkerung erträglich zu machen. Über die gegenwärtige Lage in Rumänien, wo noch immer Gerüchte im Umlauf sind, die Geheimdienstpolizei Securitate würde insgeheim einen neuerlichen Umsturz vorbereiten, berichtet Ulrich Enke. Die Rumänen kommen in diesen ersten Tagen des neuen Jahres aus dem Staunen nicht mehr raus. Die vom Fernsehen immer wieder ausgestrahlten Bilder von dem fast schon krankhaften Luxus, in dem das Ehepaar Ceausescu gelebt hat, schürt die Empörung bei den Rumänen, die nun schon den sechsten Winter in Folge ihre Wohnung trotz der strengen Kälte kaum heizen können und die sich an ein Leben mit dem Hunger gewöhnt haben. Verwunderung auch über das Tunnelsystem, das der Geheimdienst unter der Hauptstadt Bukarest aufgebaut hatte und das ungleich größer ist als zunächst angenommen. Fast täglich werden neue Kanäle und neue Ausstiege entdeckt. Selbst der Palast von Ceausescu war untertunnelt. Offenbar aus Angst vor einem Attentat zog es der Diktator vor, seine Spaziergänge unter der Erde zu machen. Am meisten Aufregung aber löste jetzt die Erkenntnis aus, dass die Wirtschaftslage des Landes noch schlechter ist als ohnehin schon angenommen. Sämtliche von dem früheren Regime gemachten Angaben erweisen sich als falsch. Für das abgelaufene Jahr wurde ein Exportüberschuss im Wert von 4,5 Milliarden Dollar genannt. Tatsächlich aber waren es nur 1,5 Milliarden. 60.000 Tonnen soll die Weizenernte betragen haben. In Wirklichkeit waren es nur 16.000. Und schuldenfrei, wie behauptet, ist Rumänien auch nicht. 1,7 Milliarden Dollar Außenstände sind von den einstmals 11 Milliarden übrig geblieben. Das Land, das bis 1945 als Kornkammer Europas galt und bis Mitte der 70er Jahre den anderen Ostblockländern, mit Ausnahme der DDR, weit voraus war, ist heute das wirtschaftspolitische Schlusslicht. Im vergangenen Jahr kam man auf eine Kapazitätsauslastung von ganzen 30%. Wegen des von Ceausescu verhängten Importverbots ist der Maschinenpark restlos überaltert. Nach Expertenschätzungen ist der Energiebedarf 80% höher, als er sein müsste, wenn man die notwendigen Modernisierungen vorgenommen hätte. Und das in einem Land, das seit Jahren unter einer chronischen Energiekrise leidet. Hinzu kommt, dass es im Gegensatz zu Polen oder Ungarn etwa in Rumänien bisher nicht einmal ansatzweise irgendeine Form von Privatinitiative gegeben hat. Diese volkswirtschaftlichen Strukturfehler erschweren den Neuanfang zusätzlich. Ganz abgesehen davon, dass der Übergang von einer altstalinistischen Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft ohnehin kurzfristig nicht zu bewerkstelligen ist. Aber auch dafür müssen erst die Voraussetzungen geschaffen werden. Um ordnungspolitische Entscheidungen aber hat man sich bisher herumgedrückt. Die ansatzweise Privatisierung in der Landwirtschaft wurde der Not gehorchend vollzogen. Sie signalisiert nicht eine grundsätzliche Abkehr von der Planwirtschaft, weil bei der Frage der richtigen Wirtschaftsordnung die Meinungen innerhalb der neuen Führung immer noch weit auseinandergehen. Solange man hier keine Einigkeit erzielt, wird man vergeblich auf die erhofften Großkredite aus dem Westen warten. Und solange werden die Rumänen weiter das tun müssen, was sie schon unter Ceausescu getan haben, nämlich hungern und frieren. In Panama ist die Lage seit dem Eingreifen amerikanischer Truppen nahezu unverändert. Ex-Diktator Noriega sitzt noch immer in den Gebäuden der Vatikanischen Botschaft in relativer Sicherheit. Die amerikanischen Soldaten riegeln das Gelände der Nunziatur noch immer völlig ab. Inzwischen haben zwar 140 Marinesoldaten den Heimweg in die Vereinigten Staaten angetreten, aber 26.000 Mann sind in diesem mittelamerikanischen Staat geblieben. Zur Lage dort mehr von Bernd Hilder. Trotz der Beruhigung der Lage in Panama, wo die neue Regierung von Präsident Endara allmählich eine eigene Machtbasis aufbaut, rechnen Experten damit, dass die US-Invasionstruppen mindestens noch mehrere Wochen, wenn nicht gar mehrere Monate in Panama bleiben werden. Wenn auch mit langsam sinkender Truppenstärke. Die USA haben ständig 12.000 Mann in ihren Stützpunkten am Panama-Kanal stationiert. Mit Beginn der Invasion gegen den Diktator Noriega war ihre Stärke auf 27.000 Soldaten erhöht worden. Fast gleichzeitig mit den ersten heimkehrenden US-Soldaten kamen auch die 20 US-Diplomaten aus Nicaragua in den USA an, die vom nicaraguanischen Präsidenten Ortega des Landes verwiesen worden sind. Die sandinistische Regierung in Managua hatte die Maßnahme beschlossen, nachdem am Freitag US-Soldaten die Residenz des nicaraguanischen Botschafters in Panama-Stadt durchsucht hatten, was eine Missachtung der diplomatischen Immunität war. Präsident Bush hat sich inzwischen bei der Regierung Nicaraguas für den Zwischenfall entschuldigt. Ortega hat aber den Ausweisungsbeschluss nicht zurückgenommen. Washington beschuldigt die linke Regierung in Managua nun, es wolle mit dieser Überreaktion eine Kontrolle und Überwachung der für Februar geplanten freien Wahlen in Nicaragua erschweren. Washington nämlich darf die ausgewiesenen US-Diplomaten, die über gute Kontakte zur antisandinistischen Opposition verfügten, nicht durch neue ersetzen. Die USA haben jetzt nur noch 15 Diplomaten in Nicaragua und die Botschaft dort muss auf Weisung Ortegas die Zahl ihrer überwiegend nicaraguanischen Angestellten von 320 auf 100 verringern. Derweil schwirrt auch der Konflikt zwischen Washington und dem Vatikan über das weitere Schicksal Noriegas weiter. Zum Ärger der Amerikaner weigert sich die päpstliche Nunziatur immer noch, Noriega mit Gewalt aus dem Botschaftsgebäude zu schaffen. Meinungsverschiedenheiten über Noriegas Zukunft bestehen zudem noch in der neuen panamaischen Regierung. Während der Generalstaatsanwalt Anklage in Panama gegen den Ex-Diktator erheben will, unter anderem wegen Mordes, will Präsident Endara den US-Truppen den Zugriff überlassen. In Florida warten zwei Drogenangriffe. Klagen auf den General. Panama, so Endaras Begründung, habe derzeit keine sicheren Gefängnisse und man könne ja später dann die Wiederauslieferung Noriegas in Washington beantragen. Um den Konflikt vielleicht doch noch in absehbarer Zeit zu lösen, hält sich zurzeit ein Emissär von Papst Johannes Paul II. In Panama-Stadt auf. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der auch mit Lawrence Eagleburger zusammentrifft, dem stellvertretenden US-Außenminister, der ebenfalls nach Panama gereist ist. Zwar sei kein Treffen zwischen den beiden vereinbart, heißt es in Washington, aber Eagleburger sei jederzeit dazu bereit, falls es der Papst wünsche. Offiziell will Eagleburger mit der neuen Regierung in Panama über die künftige US-Wirtschaftshilfe für das Land verhandeln. Allein durch die Invasion sind nach ersten Schätzungen Schäden im Werte von über 3 Milliarden US-Dollar entstanden. Außerdem hat Panamas Wirtschaft schwer unter jahrelangen US-Wirtschaftssanktionen gelitten. Warum ist Noriega ausgerechnet in die Botschaft des Vatikan geflüchtet? Weder sein persönlicher noch sein politischer Werdegang lassen auf Anhieb darauf schließen, dass es sich bei dem in den USA als Rauschgiftverbrecher gesuchten Mann um einen besonders gläubigen Christen handelt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass in Rom Gerüchte im Umlauf sind, Noriega könne etwas gegen den Vatikan, gegen den Papst selbst in der Hand haben. Aus Rom alles Weitere von Walter Langlott. Eine Meldung der italienischen Nachrichtenagentur ANSA aus London hat dem Vatikan für spürbare Nervosität gesorgt. Unter Berufung auf die britische Wochenzeitung The Correspondent meldet die ANSA, Noriega würde angeblich den Vatikan mit einer Reihe hochbrisanter Dokumente zu erpressen versuchen, um auf diese Weise einer Auslieferung an die Vereinigten Staaten zu entgehen. Dem Correspondent zufolge soll sich Noriega nämlich im Besitz von Unterlagen befinden, aus denen hervorgehen soll, in welchem Maße der Vatikan in die kriminellen Machenschaften der inzwischen bankrott gegangenen Mailänder Privatbank Banco Ambrosiano in Wirklichkeit verstrickt war. Tatsächlich sind eine ganze Reihe von Aspekten dieser Affäre, an der die Vatikaneigene IOR-Bank entscheidend mitgewirkt hatte, nie aufgeklärt worden. Zum Beispiel die Besitzverhältnisse an mehreren Kreditinstituten in Panama, Firma, die wie eine russische Puppe ineinander verschachtelt waren und über die nachweislich illegale Transaktionen abgewickelt worden sind. Sollte es sich herausstellen, dass der Vatikan über die IOR-Bank zusammen mit der Banco Ambrosiano Mehrheitsaktionär dieser Gesellschaften gewesen ist, was vielfach vermutet worden war, so hätten eine ganze Reihe von kleineren Investoren, die um etliche Millionen Dollar geprellt worden waren, endlich jemanden gefunden, den sie auf Schadenersatz verklagen könnten. Mit diesen Dokumenten, so schreibt die britische Wochenzeitung The Correspondent, versuche Noriega nun, den Papst zu erpressen. Auf Nachfrage erklärte der Sprecher des Vatikans Navarro Valls dazu, er halte die These, Noriega würde den Papst mit derartigen Unterlagen erpressen, für absolut unvorstellbar. Ganz anders sieht es der Anwalt von 200 Gläubigen der Banco Ambrosiano, Giuseppe Melzi. Ich glaube, so sagte Melzi in einem Interview der Turiner Tageszeitung La Stampa, dass zwischen dem Fall Banco Ambrosiano und dem gewährten Asyl für Noriega ein direkter Zusammenhang besteht. Auch der Abgeordnete Luigi Cipriani, Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission, die den Fall des inzwischen ermordeten Inhabers der Banco Ambrosiano Roberto Calvi zu untersuchen hatte, äußerte heute die Ansicht, er halte es für sehr wahrscheinlich, dass Noriega über geheime Dokumente verfügen und dafür im Austausch politisches Asyl verlangt haben könnte. Inwieweit diese Spekulationen nun wirklich begründet sind, wird man vielleicht nie erfahren. Tatsache ist aber, dass gestern mit Giacinto Bellocchi, einer der engsten Vertrauten von Kardinalstaatssekretär Casaroli, in aller Eile nach Panama geflogen ist mit dem Auftrag, die Affäre Noriega umgehend zu bereinigen. Die Eile ist zumindest etwas erstaunlich, denn bislang hatte sich die Diplomatie des Heiligen Stuhls sehr viel Zeit für die Auslieferungsverhandlungen mit den USA genommen und hatte sehr auf Diskretion geachtet. Vielleicht hat die Hektik im Vatikan aber auch noch einen anderen Hintergrund. Eine italienische Rundfunkstation meldete heute früh, der amerikanische Pressesprecher Fitzwater habe durchblicken lassen, man habe bei Durchsuchungen in Panama eine Liste gefunden, auf der die Namen einiger Bischöfe gestanden hätten, die eng mit Noriega zusammengearbeitet hätten. Er nehme an, so soll Fitzwater gesagt haben, dass der Vatikan nicht daran interessiert sei, dass diese Namen bekannt würden. Deshalb rechne er mit einer baldigen Auslieferung Noriegas an die Vereinigten Staaten. Das sowjetische Fernsehen meldete, Aserbaidschaner hätten Grenzposten der UdSSR angegriffen und seien illegal in den Iran eingedrungen. Dabei hätten sowjetische Raudis mehr als 137 Kilometer Grenzbefestigungen zwischen beiden Staaten stark beschädigt. Die Unruhestifter seien zum Teil betrunken gewesen oder hätten unter Drogeneinfluss gestanden, hieß es in dem Fernsehbericht. Außerdem habe die Menge Grenzposten und ihre Familien bedroht, sowie Gebäude verbrannt und elektrische Anlagen zerstört. Die iranischen Behörden protestierten gegen die Vorfälle und forderten die Sowjetunion auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Unruhen ereigneten sich in der Region Nachitschewan, die als Enklave in Armenien liegt und zu Aserbaidschan gehört. Durch Nachitschewan führt die einzige Eisenbahnlinie zwischen der Sowjetunion und dem Iran. Bei gewaltsamen religiösen Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern in der autonomen Region Bergkarabach im Süden der UdSSR kam ein Mensch ums Leben. Mindestens drei weitere wurden verletzt. Die Zahl der Todesopfer beim Sturz des Ceausescu-Regimes in Rumänien liegt nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes deutlich niedriger als zunächst angenommen. Nach der jüngsten Bilanz der Organisation sind schätzungsweise 10.000 Menschen bei dem Volksaufstand ums Leben gekommen. In ersten Berichten war von etwa 60.000 Toten die Rede gewesen. Wie es heute in Genf weiter hieß, sei es Rotkreuzbeauftragten bisher nicht gestattet worden, inhaftierte Angehörige des Geheimdienstes Securitate aufzusuchen, um sicherzustellen, dass sie nach den Vorschriften der Genfer Konvention behandelt würden. Das rumänische Außenministerium teilte unterdessen mit, dass sich nunmehr rund 60 Spitzenfunktionäre des ehemaligen Regimes in Haft befänden. Darunter seien sämtliche Mitglieder des Politbüros der rumänischen KP. Sie alle würden vor Gericht gestellt. Die Sowjetunion kündigte verstärkte Gas- und Öllieferungen an Rumänien an. Ein Regierungssprecher bezeichnete in Bukarest die Sendungen als äußerst wichtig für die Verbesserung der Situation im Lande. Die Diskussion um eine klare Anerkennung der polnischen Westgrenze dauerte auch heute an. Sozialdemokraten aus der Bundesrepublik und der DDR, aber auch Vertreter der Liberalen und der Evangelischen Kirche unterstützten den Vorschlag von Bundestagspräsidentin Süssmuth, beide deutsche Staaten sollten zur Grenzfrage eine gemeinsame Erklärung abgeben. Der SPD-Politiker Ganzel regte in der Frankfurter Rundschau an, ein von den Parlamenten zu wählender Repräsentant solle gleichlautende Erklärungen von Bundestag und Volkskammer über der Anerkennung der polnischen Westgrenze unterzeichnen und verkünden. Der Sturm auf das Brandenburger Tor am Neujahrsmorgen hat an dem historischen Bauwerk schwere Schäden angerichtet. Nach Angaben des Ostberliner Denkmalschützers Weiß zerstörten die Randalierer Teile der Quadriga und stahlen den Lorbeerkranz der Göttin Nike. Zuvor hätten die zum großen Teil Betrunkenen versucht, der Göttin den Arm abzutrennen. Die Ostberliner Polizei leitete inzwischen gegen die Täter Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Die Zahl der Verletzten bei der deutsch-deutschen Silvesterfeier an der Mauer stieg inzwischen auf 271 an. Dagegen deutet immer mehr darauf hin, dass es sich bei dem toten Westberliner, der in der Neujahrsnacht auf der Straße unter den Linden im Ostteil der Stadt gefunden wurde, nicht um ein Opfer des Unglücks am Brandenburger Tor handelte. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Papst Johannes Paul II. Und die USA haben Sondergesandte nach Panama geschickt, um eine Lösung in der Krise um den ehemaligen Militärmachthaber Noriega zu finden. Der stellvertretende Außenminister Eagleburger soll die Verhandlungen für die Vereinigten Staaten führen. Der Vatikan sandte seine Lateinamerika-Spezialisten Berloco. General Noriega hält sich nach wie vor in der apostolischen Nunziatur in Panama-Stadt auf. Genau um 15.15 Uhr heute Nachmittag war es, als der neue Staatspräsident der Tschechoslowakei am Prinz-Karl-Palais in München seiner Pullman-Limousine entstieg und der jubelnden Menge der weit über 200 Zaungäste die Hand zum Siegeszeichen entgegenstreckte. Der Platz wurde gesäumt von den rot-weiß-blauen Farben der tschechoslowakischen Fahne. Das deutsch-tschechische Gipfeltreffen in München war weniger ein Forum für konkrete politische Verhandlungen. Es war ein Treffen alter Bekannter, die schon lange Kontakt zueinander hatten, obwohl sie sich nie persönlich nicht kennenlernen konnten. Das gilt auch für Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der zurzeit in der Nähe Münchens weilt und Václav Havel hierher eingeladen hatte. Wir wissen wohl zu schätzen, dass Präsident Havel bereit gewesen ist, nach München zu kommen. In unseren nachbarschaftlichen Beziehungen hat es in diesem Jahrhundert Leid und Unrecht gegeben. Mit diesem Besuch will Präsident Havel ein Zeichen dafür setzen, dass wir mit der Vergangenheit ins Reine kommen wollen und miteinander im Geiste guter Nachbarschaft die großen und brennenden Aufgaben der Gegenwart und Zukunft lösen wollen. Vier Themen standen im Vordergrund der Gespräche, die die beiden Delegationen heute in München führten. Václav Havel, Außenminister Jiří Dienstbier und Ministerpräsident Marian Čalfa sprachen mit dem Bundeskanzler, dem Außenminister und dem bayerischen Ministerpräsidenten vor allem über die Erleichterung der Begegnungen der Menschen beider Länder. Hier erweist sich in der Praxis schon jetzt die leere Staatskasse der CSSR und die komplexen Zoll- und Passbestimmungen der EG als hinderlich. Sie sprachen über die Schaffung neuer Grenzübergänge, die wirtschaftliche Situation in der Tschechoslowakei und den Problemkreis Umwelt und Kultur. Aus bundesdeutscher, insbesondere bayerischer Sicht standen die Umweltprobleme in der Tschechoslowakei im Vordergrund der heutigen Gespräche. Der Freistaat Bayern hat eine 300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit der CSSR und die Menschen diesseits des löchrig gewordenen Zauns stöhnen unter den dicken Rauchwolken, die aus den Schornsteinen der böhmischen Schwerindustrie herüberwehen. Hier erhoffen sich bundesdeutsche Politiker ein Entgegenkommen der neuen Kollegen in der CSSR. Umgekehrt sagte Weizsäcker für die Bundesrepublik der tschechischen Delegation jede Unterstützung zu, die dem Land willkommen sei. Havel zeigte sich in der gemeinsamen Pressekonferenz denn auch höchst befriedigt über die Ergebnisse seines Kurzbesuchs in der bayerischen Landeshauptstadt. Auf die Frage von Journalisten, warum ihn sein erster Staatsbesuch in den Westen nach München geführt hat, erklärte er: Totiž, že momentální předseda státní rady Německé demokratické republiky byl první muž, který... Also ein Grund war, dass der Herr Gerlach mich in Prag 14 Tage bevor ich überhaupt zum Präsident gewählt wurde, im Bürgerforum als erster Staatsrepräsentant besucht hat. Und mit dem Herrn Bundespräsident von Weizsäcker fühlte ich immer schon eine auf die Ferne freundschaftliche Verbindung, obwohl wir uns zum ersten Mal erst hier getroffen haben. Václav Havel ist dem heute in München erklärten wesentlichen Ziel seiner Amtszeit, friedliche Beziehungen zu allen Staaten anzubahnen, ein gutes Stück näher gekommen. Weizsäcker wertete das erste Zusammentreffen mit Havel in München als Zeichen für eine neue gute Nachbarschaft. Die Menschen in beiden Ländern werden es ihnen danken. Das zeigen schon die Kommentare der vielen, vielen Zaungäste am Rande des Staatsbesuchs. Ja, ich bin 1945 aus der Tschechoslowakei vertrieben worden. Und nachdem das also jetzt hier wohl der erste Besuch ist eines tschechischen Staatspräsidenten, frage ich mich, was der wohl hier will. Denn 1945 wollten ja die alle von uns nichts mehr.